Orest, die Hunde auf dem Hof erkennen mich und meine Schwester nicht. Elektra, Orest, fieberhaft, wenn einer dich im Haus gehört hat, der hat jetzt mein Leben in der Hand. Elektra, ganz leise, bebend. Orest, es rührt sich niemand. Oh, lass deine Augen mich sehen. Nein, du sollst mich nicht berühren. Lass deine Augen mich sehen. Traumbild, mir geschenktes Traumbild, schöner als alle Träume. Heeres, unbegreifliches, erhabenes Gesicht, oh, bleib bei mir, löst dich nicht in Luft auf. Vergeh mir nicht, es sei denn, dass ich jetzt gleich sterben muss und du dich anzeigst und mich holen kommst, dann sterbe ich seliger, als ich gelebt, Orest. Orest, Orest neigt sich zu ihr, sie zu umarmen. Nein, du sollst mich nicht umarmen, tritt weg, ich schäme mich vor dir. Ich weiß nicht, wie du mich ansiehst. Ich bin nur mehr der Leichnam deiner Schwester, mein armes Kind. Ich weiß, es schaudert dich vor mir und war doch eines Königs Tochter. Ich glaube, ich war schön. Wenn ich die Lampe ausblies vor meinem Spiegel, fühlte ich mit keuschem Schauder, wie mein nackter Leib vor Unberührtheit durch die schwüle Nacht wie etwas Göttliches hinleuchtete. Ich fühlte, wie der dünne Strahl des Monds in seiner weißen Nacktheit badete, so wie in einem Weiher. Und mein Haar war solches Haar, vor dem die Männer zittern. Dies Haar, versträhnt, beschmutzt, erniedrigt, dieses. Verstehst du's, Bruder? Dieses süßen Schauder hab ich dem Vater opfern müssen. Meinst du, wenn ich an meinem Leib mich freute, drangen nicht seine Seufzer, drang sein Stöhnen nicht bis an mein Bette? Eifersüchtig sind die Toten. Und er schickte mir den Hass, den hohläugigen Hass als Bräutigam. Da musste ich den Grässlichen, der atmet wie eine Viper über mich, in mein schlafloses Bette lassen. Er zwang mich, alles zu wissen, wie es zwischen Mann und Weib zugeht. Die Nächte, weh die Nächte, in denen ich's begriff, da war mein Leib eiskalt und doch verkohlt, im Innersten verbrannt. Und als ich endlich alles wusste, da war ich weise. Und die Mörder hielten, die Mutter meine ich, und den, der bei ihr ist, nicht einen meiner Blicke aus. Was schaust du ängstlich um dich? Sprich zu mir, so sprich, doch du zitterst ja am ganzen Leib. Orest, lass zittern diesen Leib. Meinst du, er würde nicht noch ganz anders zittern? Könnte er ahnen, was ich für einen Weg ihn führen werde? Elektra, du willst es tun? Allein, du armes Kind? Hast du dir keine Freunde mitgebracht? Orest, lass, sprich nicht davon. Mein alter Pfleger ist mit, doch der es tun wird, bin ich. Elektra, ich habe die Götter nie gesehen, allein ich weiß, sie werden da sein, dir zu helfen. Orest, ich weiß nicht, wie die Götter sind. Ich weiß nur, sie haben diese Tat mir auferlegt und sie verwerfen mich, wofern ich schaudere. Elektra, du wirst es tun. Orest, ja, ja, müsste ich der Mutter nur nicht vorher in die Augen schauen. Elektra, sieh mich doch an, was sie aus mir gemacht hat. Orest sieht sie traurig an. Elektra, du Kind, du kommst, verstohlen bist du gekommen, von dir selber redest du als wie von einem Toten und du lebst. Orest, gib Acht. Elektra, wer bin ich denn, dass du auf mich so liebe Blicke heftest? Sieh, ich bin gar nichts. Ich habe alles, was ich war, hingeben müssen. Auch die Scham, die süßer als alles ist, die wie der Silberdunst, der Milchige beim Mond um jedes Weib herum ist und das Grässliche von ihr und ihrer Seele weghält. Meine Scham habe ich geopfert, so wie unter Räuber bin ich gefallen, die mir auch das letzte Gewand vom Leibe rissen. Ohne Brautnacht bin ich nicht, wie die Jungfrauen sind. Die Qualen von einer, die gebärt, habe ich gespürt und habe nichts zur Welt gebracht. Und eine Prophetin bin ich immerfort gewesen und habe nichts aus mir hervorgeholt, aus mir und meinem Leib, wie Flüche und Verzweiflung. Nachts habe ich nicht geschlafen, habe mein Lager mir auf dem Turm gemacht und habe geschrien im Hofe und gewinselt mit den Hunden. Verhasst bin ich geworden und habe alles gesehen, alles habe ich sehen müssen, so wie der Wächter auf dem Turm. Und Tag ist Nacht und Nacht ist wieder Tag geworden. Und an der Sonne nicht und an den Sternen habe ich mich nicht gefreut, denn alles war mir um seinetwillen nichts. Es war mir alles nur Merkzeichen und jeder Tag war nur ein Merkstein auf dem Weg. Orest, oh meine Schwester. Elektra, was willst du? Orest, Schwester, ob die Mutter nicht dir ähnlich sieht? Elektra, mir ähnlich? Nein, ich will nicht, dass du ihr ins Gesicht siehst. Wenn sie tot ist, dann wollen wir zusammen ihr Gesicht ansehen. Bruder, sie warf unserem Vater ein weißes Hemd über und dann schlug sie auf das, was vor ihr stand, auf das, was hilflos, was ohne Augen war und sein Gesicht nicht nach ihr wenden konnte, was die Arme nicht frei bekommen konnte. Hörst du mich? Auf das schlug sie mit hochgehobenem Beil von oben zu. Orest, Elektra, Elektra, ihr Gesicht hat sie von ihren Taten. Orest, ich will es tun. Ich will es eilig tun. Die diese Tat mir auferlegt, die Götter werden da sein, mir zu helfen. Elektra, du wirst es tun. Der ist selig, der tun darf. Orest, ich will es tun. Ich will es eilig tun. Elektra, die Tat ist wie ein Bette, auf dem die Seele ausruht, wie ein Bett von Balsam, drauf die Seele ruhen kann, die eine Wunde ist, ein Brand, ein Eiter, eine Flamme. Orest, ich werde es tun. Elektra, der ist selig, der seine Tat zu tun kommt. Selig der, der ihn ersehnt, selig der ihn erschaut, selig wer ihn erkennt, selig wer ihn berührt, selig wer ihm das Beil aus der Erde gräbt, selig wer ihm die Fackel hält, selig wer ihm öffnet die Tür.